Dialoge, Seite 78. Auf jede Agitation im Innern soll er mit einem äußeren Krieg antworten können. Auf jede drohende Revolution mit einem allgemeinen Krieg. Aber wie in der Politik die Worte mit den Handlungen nicht übereinstimmen sollen, muss auch der Herrscher bei diesen verschiedenen Unternehmungen genügend geschickt sein, um seine wahren Pläne hinter entgegengesetzten Plänen zu verbergen. Er muss sich stets den Anschein geben, vor dem Druck der öffentlichen Meinung zurückzuweichen, wenn er ausführt, was seine Hand im Geheimen vorbereitet hat.